sich und er bewegt sich auf sich zu immer mehr, was für den nicht angenehm ist, der am Hintern zu schwer und im Kopf zu bequem ist. Das Morgen schon im Heute ist kein Bett und kein Thron für den Arsch zufriedener Leute. Denn sie lebt in dem Sinn, dass der Mensch dem Menschen wert ist, dass der Geist der Kommune dem Genossen Schild und Schwert ist. Denn sie lebt in dem Sinn, dass der Mensch dem Menschen wert ist.